30 endlos öde Minuten. Aber du hast ja den einzigartigen Game Boy von Nintendo dabei. Komplett mit Stereo-Kopfhörern, Dialogkabel und dem Superspiel Tetris. Also, zeig, was du kannst. Der tragbare Game Boy mit den fantastischen Videospielen. Die Actionwelt für coole Köpfe von Nintendo. Nintendo Cast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Nintendo Cast im neuen Jahr in 2008, zum ersten richtigen Nintendo Cast, muss man ja sagen. Heute mit dabei, im Gegensatz zum Videopodcast, nicht Benjamin, sondern Ivo. Hallo Ivo. Hallo Magnus und Max. Hallo Max. Ja, hi Ivo, hi Magnus und hi liebe Hörer. Der Max ist ja ganz neu, seine erste Sendung, ist vielleicht noch ein bisschen aufgeregt. Wir sind auch total gespannt, wie er sich so schlägt, aber ich glaube, das wird schon. Heute behandeln wir den Game Boy in unserer Reihe, das kolossale Konsolenkompendium. Und ganz wichtig dazu zu sagen ist, dass wir nur den klassischen Game Boy behandeln, also dieses graue Ding, was ihr kennt, den Game Boy Pocket und den Game Boy Color. Also alle Ableger dieses Game Boys. Der Game Boy Color fällt noch darunter, weil er eigentlich das gleiche ist, nur doppelt so hoch getaktet. Aber darauf gehen wir später. Noch ein. Jetzt erstmal viel Spaß beim heutigen Podcast. Ja, wo stehen wir denn heute? Mitte der 80er Jahre hat sich Nintendo als Videospielehersteller langsam etabliert und feiert Erfolge mit seiner Game & Watch-Serie. Das sind kleine LCD-Spiele, immer ein Spiel pro Hardware. Das kennt man vielleicht noch früher. Einmal zwei Knöpfe dran, ein Steuerkreuz und hat nicht allzu viel Spaß gemacht, aber man hatte es trotzdem. War auch nicht so teuer, ne? 20 Euro oder so. Ja, und vor kurzem warst du auch bei McDonald's dabei. Ich glaube, das war von einem anderen Hersteller, aber irgend so ein dreister Typ hat da in billig in China Kopien anfertigen lassen. Nee. Heißt noch nicht gut. Kurz darauf wurde das NES released, das Super Famico, wie es in Japan hieß. Das war 1983 und die Japaner fingen an, sich um die Module zu kloppen. Ja, das war unglaublich. Also das NES ist da eingeschlagen wie eine Bombe. 1986 kam dann Gunpei Yokoi, der Chef des Research und Development Teams 1 bei Nintendo, also der Mann, der das wichtigste Team hinter sich vereint hatte, auf die Idee, das Unmögliche möglich zu machen. Der Herr Yokoi, da haben wir auch schon einen eigenen Podcast drüber, falls ihr euch über den weiter informieren wollt. Auf jeden Fall wollte er die Game & Watch-Serie und das NES zusammen zerfließen lassen in ein Gerät. Nur das Problem war, das NES hatte die Stärken, mehrere Spiele mit einer Konsole spielen zu können und sich immer neue nachkaufen zu können. Und bei der Game & Watch-Serie musste man eben immer, wenn man was Neues spielen wollte, das Alte erstmal wegschmeißen oder zumindest was Neues dazu kaufen. Auf jeden Fall hat er sich dann mit 50 Entwicklern für 3 Jahre lang daran gesetzt, so ein Handheld zu entwickeln und hat eben den Controller vom NES genommen, den auf so ein Brett gekloppt und irgendwie das versucht, ganz klein zu bekommen und hat dann 1989 in Japan den Game Boy released. Ja. Atari hat sich die ganze Sache schon einfacher gemacht. Die haben einfach ihr C64 genommen und links drauf geschrieben und dann ein Handheld mit 27 Zentimetern Breite released 1989 im Oktober. Also schon etwas nachdem der Game Boy rauskam. Die Auflösung war gerade mal 60 Pixel hoch und 102 Pixel breit, 16 Farben von insgesamt 4096. Und wie gesagt, 27 Zentimeter breit, 10 Zentimeter tief und 3 Zentimeter hoch. Immerhin war das Display 9 Zentimeter in der Diagonale. Also das ist so wie eine Tastatur heute, ne? Von der Größe her? Ja, so ungefähr, Laptop-Tastatur. Unglaublich. Es gab aber noch mehr Konkurrenz, nämlich NEC, die ja mit der PC-Engine oder wie es in den USA hieß und auch hierzulande deutlich bekannter sein dürfte mit dem TurboGrafx-16, eine eigene Heimkonsole hatten, die auch relativ gut lief, in Japan zumindest. Die haben mit dem Turbo Express ebenfalls einen Handheld rausgebracht, der allerdings erst knapp ein Jahr nach dem Game Boy dann rauskam. Immerhin hatte der 32 von 512 Farben, die er gleichzeitig darstellen konnte. Es war ein TV-Tuner mit dabei. Die Auflösungen waren sensationell. 256x216 Pixel. Es war kompatibel mit TurboGrafx 16 Spielen. Einfach reinstecken und loslegen. Brauchte 6 Batterien im Gegensatz zum Game Boy und hatte maximal 6 Stunden Spielzeit. Aber hatte sogar schon Hintergrundbeleuchtung. Und das alles zum unschlagbaren Preis von gerade mal $250. Hey. Unglaublich. Ivo hat jetzt hier die Konkurrenz aufgelistet, aber die Konkurrenz irgendwie 2 Jahre später sowas von gefloppt. Ja, vor allen Dingen hat es NEC total verpasst, das Ding rechtzeitig auf dem europäischen Markt rauszubringen. Und Atari hat halt diesen riesigen Brotkasten für unterwegs. Und naja. Genau, und da sind auch die Kritikpunkte dieser beiden Geräte, dass sie einfach so riesig waren, teuer waren und so eine geringere Batterielaufzeit haben. Und genau diese Batterielaufzeit, die ewige vom Game Boy, hat das Gerät ja so, ja, beliebt gemacht. Aber wir wissen ja noch gar nicht, wie lange der Game Boy läuft. Das kommt ja gleich erst noch. Oh. Max, es gibt noch eine coole Anekdote, die du unbedingt erzählen musst. Yeah, bashen. Auf jeden Fall. Nach der Pressekonferenz des Gameboys, so geht zumindest ein Gerücht, wurden mehrere Sony-Mitarbeiter gefeuert, weil es in Sony intern gab es wohl eine kleine geheime Gruppe von Mitarbeitern, die selber an einem Handheld gearbeitet haben. Aber als dann der Gameboy released wurde, wurden dann diese paar Leutchen gefeuert, weil man schon sich ausrechnen konnte, wie sehr man gegen dieses Machtwerk von Nintendo floppen würde. Genau, bevor wir jetzt auf die technischen Einzelheiten eingehen des Gameboys, sei noch gesagt, bei Nintendo gibt man sich mit der Namensgebung ja immer ganz tollen Ergüssen hin. Also es gab ja nicht nur das Ultra 64, was dann in Nintendo 64 umgenannt wurde, oder den Virtual Boy und Game & Watch. Es sind immer so schöne, naive englische Titel, und auch der Game Boy hat ja eigentlich zumindest bei uns in unserem Sprachkreis eher ja schon fast einen sexistischen Unterton. Auf jeden Fall hat einer der Entwickler bei Nintendo, Shigesato Itoi, den die ganzen Mother-Fans, Earthbound-Fans unserer Hörer vielleicht kennen, das ist der Producer von dem Spiel, mal gesagt, dass die, um diesen Namen zu finden, sich überlegt hatten, dass sie so einen Sidekick haben wollten. Das NES und auch später das Super Nintendo ist der Batman, und die wollten halt einen Robin dazu, also so einen Sidekick, der immer dabei ist und der klein ist und der wendig ist. Und da haben die sich eben überlegt, das ist dann ein Boy, ja, so ein was weiß ich, gibt's ja auch Flammenmann und Waterboy. Waterboy ist dann der Sidekick, und so haben die eben dann auch das NES und den Game Boy dazu erfunden. Und das, so sind die auf den Namen gekommen. Sehr lustig eigentlich. Wo wir in Japan sind, im April 1989 wurde, wie vorhin schon gesagt, der Game Boy im Land der aufgehenden Sonne released und kam dann im August desselben Jahres in den USA raus. In Japan wurden 200.000 Stück in den ersten 2 Wochen verkauft und in den USA 40.000 Exemplare in den ersten 24 Stunden. Bis Ende 1989 waren dann schon über 1 Million Exemplare verkauft, und 3 Jahre später waren schon über 25 Millionen Exemplare verkauft. Ein kurzer Vergleich: der DS hatte nach 3 Jahren schon 65 Millionen, also rechnen wir uns mal eben aus, wo der DS landen wird. Aber kommen wir zu den technischen Daten des Geräts. Genau, beim Game Boy war das nämlich so, der hatte ein 2,6 Zoll Display. Wir vergleichen das jetzt hier so ein bisschen mit dem DS Lite, weil den habt ihr bestimmt zu Hause und könnt es so entgegenhalten. Der DS Lite hatte ein 3 Zoll Display, also nur geringfügig größer, in etwa die gleiche Größe. Dafür hatte der Game Boy aber 4 Farben in dem Display, und zwar nicht irgendwie 4 Farben schwarz und weiß und grau, sondern 4 Abstufungen der Farbe grün. Ganz, ganz besonders augenfreundlich, aber vor allen Dingen ganz besonders günstig und vor allen Dingen sehr weit entwickelt, weil grün die erste Monitorfarbe war, die auch bei Computern eingesetzt wurde. Und in den 80er Jahren war das wirklich schon die Technologie, die am ausgereiftesten war. Und warum grün? Weil Menschen im grünen Spektrum am besten sehen können bei der Wellenlänge und deshalb bei grün die meisten Abstufungen wahrnehmen können. Deshalb kommt es uns auch so vor, dass es bei Rot immer so wenige Farben gibt, wenn es irgendwie heller wird. Und dann gibt es nur bei Rosa mehr. Und bei Blau gibt es irgendwie auch so wenige Töne. Und es wird irgendwann komplett alles dunkel einfach. Genau, die vier Abstufungen kann man natürlich sehr gut wahrnehmen. Im Gegensatz dazu hat der DS Lite 262.000 Farben, also ein paar mehr und ein paar mehr Abstufungen auch der Farbe Grün, die da drin sind. Die Auflösung des Game Boy Displays lag bei 160 x 144 Pixeln, also in etwa die Größe eines Avatars in einem Forum, also die größeren Avatare, nicht die ganz kleinen. Aber so kann man sich das vorstellen. Ivo, das sind Multiplikatoren oder das Vielfache von 16 x 16, das sind die Sprites, ne? Was ist das genau? Ja, das sind diese, zum Beispiel bei Zelda Link's Awakening oder auch die ganzen anderen Spiele, wo Zelda von kopiert wurde. Und überhaupt die ganzen Spiele damals hatten immer so kleine 16x16 Blöcke, aus denen die Landschaft zusammengesetzt war. Die Charaktere waren auch 16x16 Pixel groß und so weiter und so fort. Und da hat das dann gepasst? Das war dann halt einfach auf so einem Gitternetz zusammengebastelt. Ja, da hat das ja dann ganz gut gepasst, ne, wenn das ein Vielfaches war. Beim DS haben wir in etwa die doppelte Auflösung, 256 mal 192 Pixel, also schon ein bisschen mehr. Der Game Boy hatte vier Batterien, war also relativ energiesparend, wenn ihr euch dran erinnert. Der Lynx war das, der 6 Batterien hatte, der hielt 6 Stunden und der Game Boy hielt mit diesen vier Batterien zwischen 8 und 12 Stunden. Dieser große Abstand hängt damit zusammen, dass man auf der einen Seite den Kontrast einstellen konnte beim Game Boy und damit auch die Spannung verändert hat, die der Bildschirm brauchte, also da den Energieverbrauch gesenkt oder gesteigert hat. Außerdem war es noch ein Unterschied, ob man per Lautsprecher gespielt hat oder per Kopfhörer und so weiter. Also irgendwas zwischen 8 und 12 Stunden. Und das war wirklich phänomenal, dass man wirklich so eine lange Zeit mit einer Ladung spielen konnte. Der Chip, der im Game Boy verwendet wurde, da kennt sich vor allen Dingen der Max aus. Max, was war das für ein Chip? Das war der Z80. Der Z80 war verwandt mit dem Intel 8080, ein damals weit verbreiteter Chip in Computern, der unter anderem auch für militärische Zwecke, aber auch für Büroanwendungen und Ähnliches verwendet wurde. Das heißt, dass dieser Chip schon ziemlich verbreitet war, vor allem bei den Entwicklern, und sie wussten, wie sie dafür programmieren könnten. So, aber Nintendo verwendete keine hundertprozentige Kopie dieses Z80, sondern änderte es noch ein bisschen auf die Gegebenheiten des Gameboys ab. Und im Endeffekt hatte man eine CPU mit 4,19 MHz, was sogar schneller war, ein wenig schneller als die CPU des SNES, der nur 3,55 MHz hatte. Dafür hatte der Super Nintendo aber zwei Co-Prozessoren, ne, für den Sound und für die Grafik, soweit ich weiß. Also das hat sich da ein bisschen wieder ausgeglichen. Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass der Prozessor, also der Chip vom Game Boy, eben auch heute noch benutzt wird, und zwar in ganz schön verrückten Geräten, oder? Genau, dieser Prozessor wird nämlich heute noch verwendet in unter anderem MP3-Playern, die jetzt aus China kommen, ein wenig billiger sind bei Mediamarkt vielleicht auf dem Grabbeltisch, aber auf jeden Fall wird er noch verwendet. Und auch der Sega Mega Drive hatte diesen Prozessor damals als Co-Prozessor für den Sound. Ja, und der war schon sehr verbreitet, ist auch heute noch. Unter Informatikstudenten wird dieser Chip auch noch immer gelehrt. Ob man das sagen kann, weiß ich nicht. Aber der ist immer noch sehr verbreitet, sehr bekannt. Und ja. Also wir halten fest, 4 Megahertz Prozessor im Game Boy, um die ganzen vier Farben darzustellen. Gehen wir rüber auf die Hardware-Seite. Da gab es einiges an Zubehör für den Game Boy von Tag 1 an. Ivo, was war das unter anderem? Es gab das Battery Pack mit Ladekabel für sensationelle 30 D-Mark damals. Mit Akkus und einem Netzteil, was man ja erwarten kann. Das hatte ich, aber das war original von Nintendo. Und dann gab es natürlich noch ein tolles Set, Game Boy Light Max. Aufsatz für den Game Boy, und zwar ziemlich groß war der Aufsatz. Lupe und Licht. Es gab ein Original von Nintendo und 5 Millionen von Drittherstellern. Ich hatte eins von Drittherstellern. Das hatte dann nochmal zwei Batterien in dem Lupending drin. Verringerte also nicht die Batterielaufzeit wie das Original. Und es hatte noch, und diese Lupe, die wirklich gigantisch war, fast so groß wie der Game Boy selbst war, das Ding, wenn man es zusammengeklappt hatte, bot 1,5-fache Vergrößerung. Wow. Das ist echt. Aber hey, das war schon was. Also diese Lupe sah auch so aus, die hatte so richtig 1 Zentimeter dicke Gläser, wie die Brille von meiner Uroma. Also total krass. Und dann hat das aber 1,5-fach, ist ja jetzt nicht die Mega-Größe. Es hat also nicht wirklich viel gebracht, aber man hat das immer gedacht, als man sich das gekauft hat. Ich hatte das Ding auch. Und es war ein anderes Spiel. Es war schon besser als ohne zu spielen. Ja, aber ich vorstelle mir mit einer Lupe Fernsehen gucken. Das ist genauso toll. Ja, ein anderes Beispiel für Zubehör oder ein anderes sehr beliebtes Zubehörgerät war nämlich die Verbindungskabel, zum einen das normale Gamelink-Kabel und auch der Vier-Spieler-Adapter. Es gab zwar nicht viele Spiele, die das unterstützt haben, zum Beispiel Tetris, glaube ich, da konnte man gegeneinander spielen und vor allen Dingen den Vier-Spieler-Adapter haben vielleicht eine Handvoll Spiele unterstützt und das ist aber natürlich so das wichtigste Spiel, was Gamelink unterstützt hat, war natürlich Pokémon. Hey. Genau, Pokémon hat das Ganze gepusht, vor allen Dingen, weil es für jede Art Gameboy unterschiedliche Gamelink-Kabel gab. Für den Game Boy Color gab es nachher ein anderes, für den Game Boy Advance auch noch und für den Game Boy Micro nochmal ein kleineres. Also ganz verrückt. Die Dinger sehen aus wie Firewire-Kabel, obwohl Firewire noch gar nicht erfunden war. Und deswegen geht das Gerücht, dass Firewire eben diese Technik von Nintendo abgeguckt hat und sozusagen das Design übernommen hat, weil sie gedacht haben, das sieht ja ganz gut aus, dieser Stecker. Kann man sich mal so zwei Kabel nebeneinander halten, so ein Firewire. Auch wenn die eigentliche Technik natürlich komplett anders ist. Ja, natürlich. Das eine ist ein serielles Kabel, das andere ist, also Firewire ist halt viel, viel schneller, moderner. Kann jedes Gerät mit jedem kommunizieren und selbst Anfragen stellen. Anders wie zum Beispiel bei USB, wo immer der Prozessor jedes Ding anfragen muss. Hast du was Neues? Hast du was Neues? Hast du was Neues? Es gab noch ein total verrücktes Zubehörgerät, was ich auch hatte. Max, du kennst es auch, ne? Die Gameboy-Kamera? Genau, ich hatte die nämlich auch in grün damals. Es gab die in vier verschiedenen Farben und die konnte Bilder in 128 mal 123 Pixel Auflösung aufnehmen. Wow. Yeah. Also die heutige Standard. Fast HD. Fast HD. Aber nur fast. Die heutige Handy-Standardkamera kann 640 mal 480 aufnehmen, also es war schon einiges darunter. Die Kamera nahm auf in Schwarz-Weiß. Es gab sie in fünf verschiedenen Farben und das Modul sah aus wie ein ganz herkömmliches Gamer-Modul, da hat es oben reingesteckt, aber oben war ein rundes Ding, wo die Kamera drauf ist, dass man drehen konnte. Man konnte es einmal zu sich drehen und noch einmal um 180 Grad diese Kamera drehen, um Autos zu fotografieren, aber auf jeden Fall konnte man damit nicht viel fotografieren, weil die Bilder, naja, sehr durchschnittlich aussahen. Das ist aber sehr lieb gesagt jetzt. Also es war nicht, war so es war nicht schön, aber es genau, aber es hat damals schon Spaß gemacht, auf dem Schulhof damit ein paar Fotos zu machen und ja, es war halt der Vorreiter der heutigen Handykameras, würde ich mal sagen. Das war auch ziemlich erfolgreich. Und entwickelt wurde das Ganze von Game Freak. Das ist die Firma, die unter anderem auch die Pokémon-Spiele entwickelt hat. Und daher kommt das übrigens, dass man in der Kamera-Software auch Stempel von Pokémon auf die Bilder setzen konnte. Also man konnte dann Pikachu mit auf die Bilder stempeln. Juhu, das war das Einzige, was man drauf erkennen konnte. Ja. Naja, es war sogar ein Nachfolger in Entwicklung, ne, für den Game Boy Advance. Der sollte dann Game Eye heißen, also so ein bisschen wie iToy. Und das hat man dann aber irgendwie gecancelt. Keine Ahnung wieso, weil eigentlich war es super erfolgreich. Genau wie das zweite Zubehör, was in die Richtung geschlagen hat, nämlich der Game Boy Printer. Ja, passend zur Kamera, aber immerhin mit 31 Spielen kompatibel, also nicht nur mit der Kamera. Ist aber kein herkömmlicher Drucker, es ist ein Thermodrucker. Der kann nur schwarz und weiß drucken, also wie Fax. Wie das jetzt funktioniert, könnt ihr euch in irgendeiner uralten Ausgabe der Sendung mit der Maus anschauen. Das erkläre ich jetzt nicht. Aber es erforderte noch ein relativ teures Spezialpapier. Wir sind ja immerhin bei Nintendo. Und es gab von Third Parties auch Windows Software plus Linkkabel für den PC. Damit konnte man die Dateien auf dem eigenen PC dann drucken. Man konnte also Bilder mit der Gameboy-Kamera machen und dann am PC richtig ausdrucken. Die sahen dann zwar immer noch nicht so toll aus, aber ja, bei 128 mal 123 Pixeln war das dann in etwa dann auf DIN A4. Genau. Oh, also da hat man wirklich nur aus 10 Meter Entfernung erkannt, was es eigentlich war. Ein anderes Zubehör, was ich selber nicht hatte, aber alle meine Freunde, war der Case Boy. Das ist auch ein offizielles Zubehör gewesen, nämlich die einzige offizielle Tasche, die es noch gab. So eine Gummi-Silikonhülle wie ein Second Skin, was man heute für einen Laptop hat oder so ein Handy-Kondom. Oder für die Wiimote. Genau, wie die Wiimote-Hülle, sowas war das, nur in schwarz. Aber irgendwie war der Game Boy erstens so robust, dass er nicht zerkratzt ist, und zweitens war der aber auch so hässlich, dass keiner den wirklich beschützen wollte. Also meine Freunde wollten den alle irgendwie schön haben, bei mir war der immer ein bisschen schmantig. Aber egal, man hat ja auch damit gespielt. Bei mir hat sogar eine ganze Ecke gefehlt. Echt? Hast du abgebissen? Nee, aber ich habe mich mal unglaublich damit auf dem Fahrrad hingelegt und auf einmal fehlt die Hälfte vom Game Boy. Ah. Also ich habe noch eine kleine Anekdote bei Nintendo, als ich mein Praktikum da gemacht habe, gab es zu Weihnachten, hat das Lager, alle Lagerbestände, die mit dem alten Gameboy zu tun hatten, ausgeräumt und dann hat jeder Mitarbeiter so eine Riesenkiste mit Zubehör für den Gameboy bekommen und seitdem habe ich die Gameboy-Kamera in allen Farben, ziemlich viele Gameboys in alten Farben, ziemlich viele alte Gameboy-Spiele, die keiner mehr haben wollte und dieses ganze Zeug und der Caseboy ist aber immer noch nicht dabei. Naja, egal, das war meine tolle Anekdote. Hm. Und unter anderem gab es auch noch die Rumble-Module, die aber erst für den Game Boy Color, die wurden auch nur für den Game Boy Color unterstützt. Zum Beispiel wurden Pokémon Pinball, also war so ein Rumble-Modul, oder auch Perfect Dark war auch ein Rumble-Modul. Das war aber verboten in Deutschland, ne? Nein, das Game Boy-Spiel nicht. Nein, das gab es offiziell in Deutschland. Na gut. Da kann man eh nicht erkennen. Genau, aber auf jeden Fall diese Rumble-Module, ja, ob die jetzt was gebracht haben oder nicht, das steht jetzt zur Frage. Also ich fand es nicht so toll. Ich hatte damals halt diese Perfect Dark-Module und hätte man auch weglassen können. Es war eigentlich, glaube ich, lauter als sonst als die Gameboy-Lautsprecher und hat nicht allzu viel gebracht. Ja, generell wurde das Zubehör, was wir jetzt aufgelistet haben, alles oft gar nicht von Nintendo selber hergestellt, sondern nur unter dem Nintendo-Logo vertrieben. Und die Hersteller waren nicht irgendwelche chinesischen, dubiosen Minifirmen, die die ganze Zeit irgendwelche Sachen herstellen, sondern ganz bekannte Videospielemarken wie Konami oder wie früher gab es noch ASCII, also wie diese Keyboard, wie diese Schreibweise. Die gibt es heute immer noch, aber die machen nur noch Software. Genau, die haben früher eben auch Hardware gemacht. Und das waren alles so Firmen aus dem Dunstkreis von Nintendo. Also wer gute Spiele entwickelt hat, der bekam auch so einen Hardware-Auftrag oder so einen Zubehör-Auftrag. Japanische Mafia, ja, ja. Genau. Also die bei Nintendo gute Karten hatten, ja. Karten hergestellt, Nintendo, haha. Also da wurde dann Nintendo eben Vetternwirtschaft unterstellt oder das könnte man machen. Und Vetternwirtschaft ist das Stichwort. Lizenzgebühren! Juhu, schon ja, Ivo, erklär. Schnell. Ja, Gameboy-Titel mussten wie beim Nintendo Entertainment System lizenziert werden. Darunter fällt, dass alle Spiele vor Veröffentlichung ein Go von Nintendo brauchen. Kein Sex, nicht zu viel Gewalt und ganz wichtig, Lizenzgebühren pro verkauften Spiel von bis zu 10 US-Dollar. Wie viel hat so ein Spiel gekostet? Ich glaube 30 Mark oder 40 Mark. Also, aber es war schon auf jeden Fall so ein Drittel des Verkaufs, des Gewinns, den die Hersteller eigentlich machten. Ging eben an diese Lizenzgebühren. Später gab es ja da ein großes Gerichtsverfahren auch gegen Nintendo. Aber diese Form der Cartridges hat es eben Nintendo erlaubt, da Lizenzgebühren zu nehmen. Und das ist auch eines der größten Kritikpunkte von Drittherstellern am Game Boy und auch an diesen ganzen modulbasierten Nintendo-Konsolen. Die haben eben gesagt, wir müssen so viel in die Entwicklung stecken und dann nimmt uns Nintendo noch immer das Monopol für die Module hält. Genau, die Nintendo hat die dann selber immer hergestellt, das Plastik und so, und dann mussten die Händler das alles über Nintendo vertreiben, also die Hersteller mussten das über Nintendo vertreiben. Eine ganz verquickte Situation. Was wir oder worauf wir eigentlich hinaus wollten war, dass es eben dieses offizielle Zubehör gab, aber dass auch ganz viele Leute eben gesagt haben, die spinnen ja, wir lizenzieren doch hier nicht. Wir machen unser eigenes Ding und wir vertreiben das so ein bisschen dubios über andere Wege. Und da gab es dann zum Beispiel das Action Replay. Hat das einer von euch gehabt? Ja, ich hatte es. Ich war so gut, ich brauchte nicht schieben. Das Action Replay. Ich weiß aber nicht, in welchem Spiel ich es verwendet habe. Also ich habe das auch gehabt, aber ich habe es nie benutzen können, weil es war eine englische Anleitung dabei und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es auf dem Flohmarkt gekauft, muss ich dazu sagen. Und es war wahrscheinlich noch nicht mal für die deutsche Version vom Game Boy. Auf jeden Fall war das früher anders als heute. Heute, wenn man Action Replay für den GameCube kauft oder für Wii, dann kann man sich im Internet diese Codes runterladen. Dann kann man gucken, Spiel XY, ich möchte jetzt unendlich viele Leben haben. Wie lautet der 12-stellige Code? Und früher war das anders. Ja, im Internet, ja. Damals war ja noch alles von der Post mit den Postboxen und BTX, wenn man ganz glücklich war. Genau. Also man konnte eben selber auch diese Codes rausfinden beim Action Replay auf dem Game Boy. Und dieses Verfahren, das habe ich früher nicht verstanden. Ich war da 9 oder so oder 8. Auf jeden Fall habe ich im Internet recherchiert und die netten Herren von gameboyland.ch.vu haben das Ganze mal erklärt, wie das geht. Ich lese euch das mal kurz vor, ist also ein direktes Zitat. Nehmen wir an, wir wollen einen Code für Super Mario Land erstellen, der dem italienischen Klempner zu unendlichen Leben verhelfen soll. Wir stecken also das Action Replay in den Modulschacht, die Super Mario Cartridge hinten drauf und starten das Spiel. Soweit könnt ihr folgen, ne? Zu Beginn besitzt Mario 2 Leben, also drücken wir den roten Reset-Knopf am Action Replay und wählen im folgenden Menü den Punkt Start Trainer. Dort wird Lives Known Value ausgewählt und im folgenden Screen geben wir nun die momentane Anzahl der Leben ein. Also 2. Soweit auch gut. Nach dem Bestätigen geht es über Return to Game zurück zum Titelbildschirm. Wir starten das Abenteuer von neuem, nur dass wir diesmal in den erstbesten Pilzkopf reinrumpeln und somit ein Leben verlieren. Was folgt, kennt man teilweise schon von oben. Roter Reset-Knopf, Continue Trainer, aktuelle Lebensanzahl eingeben, also der Wert zu Beginn muss minus 1, also jetzt 1. Return to Game. Dieses Spiel wiederholt man so lange, bis das Action Replay meldet, only one possibility left. Dann hat man es geschafft und kann sich die Zeichen aufschreiben. Praktischerweise kann der erarbeitete Code sofort für das Spiel benutzt werden. Ja, hier praktisch. Und muss nicht erst noch einmal eingegeben werden. Unglaublich! So, und jetzt komme ich und erkläre, wie das technisch funktioniert. Das Action Replay schaltet sich zwischen das Modul und den Gameboy und fängt alle Speicheranfragen und alles Mögliche ab und durchsucht dann den Speicher, wenn man nach eben zum Beispiel 2 Leben. Dann wird überall geguckt, wo ist hier 2 gespeichert. So, wenn das nächste Mal sich diese 2 ändert, wird geschaut, wo war eben 2 und ist jetzt 1. Da es natürlich auch oft lauter Zufallswerte gibt, die nichts mit den Leben zu tun haben, aber auch 2 und 1 sein können, muss man das halt mehrmals wiederholen. Solche Software gibt's auch für den PC unter anderem. Das ist unglaublich, oder? Sich da eine halbe Stunde hinzusetzen und das durchzuspielen, nur um unendliche Leben zu haben, da habe ich das Level doch schon 10-mal geschafft. Ja, so schnell, so lange dauert das nicht. Ja, das aber kann man später immer wieder verwenden. Ich bin froh, dass ich heute das Internet habe und mir diese Codes runterladen könnte. Cheater. Könnte. Naja. Es gibt noch ein tolles Zubehör, was der Max recherchiert hat. Max, was war's? Genau. Ich habe dazu nichts mehr gefunden, aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich damals in der Zeitschrift gelesen habe, dass es ein inoffizielles Zubehör für den Gameboy gab, eine kleine Nähmaschine. Das klingt ja da ziemlich abgefahren. Das war es auch ziemlich. Da hat man oben ein Modul reingesteckt, hatte einen kleinen Zusatz dazu und dann konnte man halt, weiß nicht, Donkey Kong oder sowas oder Kirby ausnähen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist mir gerade noch eingefallen. Total verrückt. Also ich meine, der Drucker, wenn er eine Auflösung von 128 mal noch was hat, dann kann man das auch in so einem Stickmuster ganz gut unterbringen. Aber es ist ja trotzdem verrückt. Wirklich. Ich glaube, das hat schon einen Grund, warum man davon nichts mehr findet. Ja. Naja, es gab dann noch zusätzlich an Zubehör Taschen. Und nochmal Taschen. Taschen nicht vergessen. Ja. Also was wir heute nicht erwähnen, sind die Taschen. Ja. Und die Taschen lassen wir auch draußen, weil das würde den Rahmen sprengen. Und ganz am Ende hätten wir noch die Taschen erwähnt, aber das waren wir auch nicht. Ich glaube, Big Ben hat auch noch Taschen rausgebracht. Aber sonst gab es, glaube ich, nicht viel Zubehör. Ja, das kann sein. Die haben, vor allen Dingen haben die viele Taschen rausgebracht. Aber Ivo, hast du überhaupt schon die Taschen erwähnt? Na gut, okay, ihr merkt, es gab viele Taschen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. gehen wir rüber zu den unglaublich vielen Varianten der Hardware. Wir erinnern uns daran, 1989 ist der Game Boy in Japan erschienen, dann 89 auch in Amerika, 90 oder 91 bei uns. Auf jeden Fall ein paar Jährchen später, 1995, war es Zeit für die erste Überarbeitung der Hardware in Form von, wie könnte es bei Nintendo anders sein, neuen Farben. Dieser Game Boy wurde von Fans mit dem Untertitel Play It Loud betitelt, weil die Werbekampagne in Amerika so hieß. Also da hieß dann die Werbekampagne Game Boy, Play It Loud. Der Unterschied in der Hardware war eigentlich nur, dass ein lauterer Lautsprecher verbaut war. Ansonsten war das Ding komplett gleich. Es gab den in Rot, in Grün, in Schwarz, in Durchsichtig. Durchsichtig war auf jeden Fall die coolste Farbe und ist auch sofort vergriffen gewesen. Durchsichtig ist keine Farbe. Ja, transparent eben nicht als Farbe, sondern als Bauart. Entschuldigung, Ivo. Als Zustand. Oder? Auf jeden Fall kam der eben 1995 raus, obwohl ganz viele Hersteller, Dritthersteller schon so gemunkelt haben, wir hätten aber lieber eine neue Hardware. Naja. Ja, nur ein Jahr später kam dann eine neue Hardware, naja, fast. Der Game Boy Pocket kam raus. Hey, gleiche Technologie wie der Game Boy, aber 30% kleiner. Yay. Woher kennen wir das nur? Aber es sah dann nicht so aus die Batterie, wie ein MacBook oder so, wie der DS Lite. Nee, nicht wirklich. Naja. Aber er war kleiner und er war ungefähr so groß wie ein, ja, DS Fett, wenn man den hochkant stellt. Und auch nur noch so dick. War also schon deutlich hübscher. Ich habe damals aus Wut an irgendeinem Spiel meinen Ur-Gameboy, den ich ein paar Jahre hatte, ja, herumgeworfen. Oh. Und er ist nicht ganz so sanft gelandet. Ivo. Und dann war meine Mutter nicht ganz so glücklich darüber, dass er einen neuen kaufen musste für 140 Mark oder so. Und das war dann so ein blaugrüner Gameboy Pocket. Aber der hatte auch einige Vorteile. Den habe ich aber inzwischen auch nicht mehr. Er hatte auch einige Vorteile. Ja, und zwar, er hatte jetzt ein echtes Schwarz-Weiß-Display mit 4 Graustufen, yeah. Und die Batterielaufzeit war leicht erhöht. Und es waren noch weniger Batterien, ne? 2 Batterien nur noch, kleinere, ja, Größe. Ja, 2. Ja, genau. Er ist auch einige Zeit in Gang gestrichen. Es sind ja 7 Jahre gewesen zum Ur-Release des Game Boys. Naja, auf jeden Fall parallel zum Game Boy Pocket erschien auch noch in Japan dann der Game Boy Light. Also 1996 und ist in Japan erschienen. Aber wie der Name schon verrät, hatte dieser Gameboy eine Hintergrundbeleuchtung. Ja, und jeder weiß natürlich, was das für ein Vorteil ist. Jeder, der schon mal abends im Bett saß und Gameboy spielen wollte, ja, das... Der musste dann die Lampe einschalten und direkt auf das Display hauen. Mm. Wenn man sie denn, ja, schwenken konnte. Mm. Ansonsten musste man sich doof zur Lampe hinlegen und das war dann nicht so ganz gut für den Rücken, aber... Ja, für die Augen bestimmt auch nicht und sah extrem bescheuert aus. Auf jeden Fall verkürze diese Lichtoption die Spielzeit um 4 von 10 auf 4 Stunden. Und dieser Game Boy Light war nicht sehr erfolgreich. Er wurde auch nur in Japan released, was ihn heute zu einer ziemlichen Rarität macht. Also unter Sammlern ist dieser Game Boy Light sehr viel wert. Verrückt. Auf jeden Fall. Also, ich habe leider keinen Game Boy Pocket besessen und auch keinen Game Boy Light. Ich war aber immer total neidisch auf meine Freunde, die einen hatten, weil der schon sehr stylisch war für die Verhältnisse. Es gab ja, aber, der Pocket war eher schick, der Pocket. Sehr schick. Und vor allen Dingen die Werbeanzeigen. Vor allen Dingen, wenn man den Uralt dagegen gehalten hat, der ja wirklich wie so ein richtiger Klumpen aus der Erde gegraben mit den puren Händen von Yokoi geschaffen, geformt aus Lehm. Das war eine andere Geschichte. Aber der Alte ist kultig. Wer kennt heute noch den Game Boy Pocket? Ich bitte dich. Ich auf jeden Fall. Oh, ich kenne den Game Boy Pocket. So ähnlich wie der Game Boy Pocket sah aber auch wie der Game Boy Color aus. Wenn ihr euch dran erinnert, der Game Boy Pocket war in etwa die gleiche Form wie der Game Boy Color. Nur der Game Boy Color hatte hinten so eine kleine Wölbung für das Batteriefach. Und der kam 2 Jahre später raus, 1998. Und zwar nicht, weil Nintendo gesagt hat, okay, wir machen jetzt mal eine neue Hardware mit einem neuen Prozessor, sondern weil die ganzen Drittentwickler gesagt haben, pass mal auf, Nintendo, bei aller Liebe, aber in 4 Grünstufen zu programmieren, ist schon seit 5 Jahren out. Und wir hätten gerne mal eine kräftigere Hardware. Ihr seid der Marktführer. In Europa gibt es nichts anderes als euch. Wir brauchen neue Hardware. Und 1998, da gab es schon das Nintendo 64. Das ist unglaublich. 9 Jahre nach Erscheinen des Original Game Boys, eine unglaubliche Lebensspanne. Und dann hat Nintendo nicht gesagt, wir machen jetzt eine Konsole, die mit dem Nintendo 64 vielleicht mithalten kann oder die mit dem Super Nintendo mithalten kann, sondern man hat sich dafür entschieden, nur die Farben hochzupowern und einen doppelt so guten Prozessor einzubauen. Ja, Ja. Man hatte 32.000 Farben übrigens, aber nur 56 davon gleichzeitig. Aber es hat immerhin gereicht, um dann so tolle Spiele wie Link's Awakening DX rauszubringen. Hey, nochmal Geld machen. Aber die alten Spiele wurden auch, deren Paletten wurden auch ja voreingestellt, geladen und die hatten dann auch ein bisschen Farbe. Ja, wie gerade gesagt, die Prozessorleistung wurde verdoppelt, genauso wie der Arbeitsspeicher, der wurde vervierfacht. Also braucht man ja auch, wenn man die Farben hat. Genau, alleine die Farben haben das Ganze wieder aufgefressen. Max hat gerade noch herausgestellt, du möchtest es bestimmt selber präsentieren, dass eigentlich der Prozessor auch, ja, jetzt nehme ich es dir eigentlich vorweg, kann ich es auch direkt selber sagen. Also je nachdem, was für Spiele eingelegt wurden, ob es alte Gameboy-Spiele waren oder neue Gameboy-Color-Spiele, wurde der Prozessor auch einfach runtergetaktet. Genau wie wir das bei Wii heute haben, dass einfach die gleiche Technologie sozusagen verbaut wird mit doppelter Prozessortaktung. und dann eben so angepasst wird, was für Spiele da drin sind. Die Batterielaufzeit wurde wieder erhöht, ne, auf 15 Stunden. Genau. Ja, und die zwei Batterien des Game Boy Pockets wurden aber beibehalten. Und noch dazu gab es auch neue Module für den Game Boy Color. Es gab einmal schwarze Module, also die aussahen wie die ganz normalen Game Boy Game Packs, wie sie ja damals hießen. Waren die nicht grau? Ja, die waren grau. Aber dann kam mit dem Game Boy Color, kamen dann noch schwarze Module raus. Und diese haben dann den alten Game Boy in seinen vier Grauabstufungen unterstützt, aber auch die Game Boy Color Spieler. Das hatte auch ein paar Farbinformationen für den drin, war jetzt nicht so farbig. Manche kennen es vielleicht noch. Ich glaube, die silberne und die goldene Edition waren solche Cartridges. Ja. Mhm. Und die konnte man auf beiden Versionen des Game Boys spielen. Genau. Und dann gab es noch die Game Boy Color Only Module, die nicht mal den alten Game unterstützt haben. Die waren auch so ganz schön durchsichtig. Die Perfect Dark zum Beispiel, ne? Perfect Dark für den Game. Genau, Game. Genau. Oder Zelda Oracle of Seasons und of Ages. Oh, jetzt geht's los. Ja, auf jeden Fall war es schon ziemlich verwirrend für den Verbraucher, weil man schickt seine Mutter los, Mami, kaufe mal das neue Barbie-Pony-Reiten und man hatte die Wahl dann zwischen der Game Boy Color und normal Game Boy und der Game Boy Color Only Edition. Ich meine, so ausgeprägt ist es nicht, aber wenn dann im Game Boy Regal Pakete rumstehen, weil fast das gleiche rausstehen. Ja, ja. Es war auf jeden Fall verrückt. Dann war das Geweine schon ziemlich groß, glaube ich mal. Mama, das geht nicht. Ich habe gerade gesagt, dass Nintendo das eigentlich gar nicht wollte, diesen Game Boy Color rausbringen. Im Endeffekt haben sie natürlich sehr, sehr viel Geld damit gemacht, aber eigentlich hatten die schon ein neues Produkt in der Pipeline, was 2 Jahre später schon erschienen ist, oder Ivo? Ja, und zwar der Game Boy Advance, der war nämlich schon in Planung und sollte ursprünglich im Zeitraum 99-2000 rauskommen, aber durch den unglaublichen Erfolg von Pokémon und den neuen silbernen und goldenen Editionen und die liefen so gut und hey, der Game Boy Color läuft auch gut und in 1-2 Jahren können wir den Game Boy Advance auch für die Hälfte herstellen und den gleichen Preis wie jetzt verlangen, wo wir geplant hatten. Bringen wir es noch nicht raus und bringen lieber noch ein neues Pokémon mit raus. Tja, so war das. Das ist billiger und macht mehr Geld. Unglaublich. Dann gab es zusätzlich zum Game Boy Color auch noch den Super Game Boy. Auf den gehen wir jetzt nicht so sehr ein, auch wenn es tolle Spielspaßrahmen gibt. Aber im KKK zum Super Nintendo haben wir uns da ausführlich schon drüber unterhalten. Und da könnt ihr das dann alles nochmal nachhören. Ziehen wir jetzt also so ein Hardware-Fazit. Wir haben die Chips gehabt, die einfach doppelt getakt waren. Wir haben ganz tolle Hardware gehabt, die grünen Stufen darstellen konnte. Und wir haben vor allen Dingen einen Verkaufserfolg gehabt. Und zwar insgesamt hat sich der Game Boy über 118 Millionen Mal verkauft, knapp 119 Millionen Mal weltweit. Davon 32 Millionen in Japan, 44 Millionen in USA und 42 Millionen in Europa. Das heißt, in allen Bereichen, in allen Territorien der Welt war der Game Boy gleich erfolgreich oder zumindest annähernd gleich erfolgreich und Nintendo hat damit auf dem Handheld-Markt über 95% Marktanteil gehalten weltweit und das, obwohl in Japan einiges an Konkurrenz existierte und auch in Amerika ein bisschen, bei uns überhaupt nicht. Also ich glaube, es gab den Game Gear, aber der hat auch weit unter 5% Marktanteil gehabt. Auf jeden Fall, Nintendo war da ein Schlachtschiff, also das im Hinterkopf behalten für, wenn wir das nächste Handheld von Nintendo abhandeln, der dann irgendwann kommt, der Game Boy Advance oder auch der Virtual Boy, den wir übrigens auch nicht mit aufgenommen haben, der aber 96. Kann man Virtual Boy wirklich als Handheld bezeichnen? Man hat es auf den Tisch gestellt. Nicht wirklich. Aber es gab sogar die, Nintendo hatte geplant, dass wenn der Virtual Boy erfolgreich werden sollte, so ein Band anzubieten, was man sich dann so um den Kopf binden kann. Wirklich, ist kein Scherz. Naja. Ja, toll. Egal. Oder gleich so ein Helm, hey. Und das nehmen wir dann Nintendo on. Genau. Bis jetzt haben wir die Software ein bisschen außen vor gelassen und die Software möchte euch jetzt einen Experte näher bringen. Neben mir ist jetzt Kevin Jensen. Kevin Jensen ist der riesen Gameboy-Experte und wenn es um Software geht, dann ist er der richtige Ansprechpartner. Warum? Weil er planetgameboy.de gegründet hat. Hallo Kevin. Hallo Magnus. Heute ist Kevin Chefredakteur des Portable Gaming Netzwerks. Da geht es also nicht mehr nur noch um den Game Boy Advance oder um den Engage, sondern auch um die PlayStation Portable und irgendwelche Gadgets, alles, was irgendwie unterwegs spielbar ist. Ist das richtig? Genau, also im Prinzip alles, was man irgendwie mitnehmen kann, wird bei uns unter die Lupe genommen. Wir hatten sogar zeitweilig den Gizmondo drin, aber das ist eine komplett andere Geschichte. Verrückt. Auf jeden Fall, für den Game Boy sind 630 Spiele ungefähr bei uns und in Amerika erschienen. In Japan waren es über 700. Du hast sie alle gespielt. Viele. Nicht alle, aber viele. Bevor wir auf deine Präferenzen eingehen, was hat sich denn am besten verkauft überhaupt? Nintendo würde vielleicht sagen Tetris, aber die Pokémon haben Tetris doch ein wenig geschlagen, zum knapp mit 31,37 Millionen Exemplaren. Und Tetris mit 30,26 Millionen, knapp dahinter. Also das sind so die meistverkauftesten Spiele für den klassischen Game Boy und Game Boy Color. Unglaublich, oder? 30 Millionen verkaufte Spiele von einem Spiel. Da können heute, ich weiß nicht, wie oft hat sich Mario Galaxy verkauft? 4,5 Millionen Mal und jetzt ist so langsam auch Schluss bei den Verkäufen. Vielleicht steigt es noch auf 5 Millionen und das sind 30. Man muss da natürlich jetzt sagen, bei Pokémon waren es insgesamt 3 Versionen. Eine davon war auch für den Game Boy Color, also mindestens 2 hat sich jeder gekauft, der Pokémon-Fan ist und so. Also man muss da schon ein bisschen rechnen. Tetris lag natürlich auch bei. Aber selbst Platz 3, ein Spiel, was nirgendwo beilag oder nur in ganz besonderen Bundles, hat sich noch 18 Millionen Mal verkauft. Das war? Super Mario Land hatten wir da auf Platz 3. Platz 4 ist Pokémon Gelb mit 14,64 Millionen, wobei Pikachu bestimmt ausschlaggebend für diesen Erfolg war, da dieser kleine Elektroratte einfach immer mitgewandert ist bei dieser Edition. Wenn wir jetzt Pokémon Gelb übrigens noch zu den ersten Pokémon-Titeln dazurechnen, es ist unglaublich, dann sind das 46 Millionen verkaufte Pokémon-Spiele auf einem Gameboy, der sich 120 Millionen Mal insgesamt verkauft hat. Unglaublich. Naja, bevor wir jetzt die Liste so weiter durchgehen, die ersten, wir können noch verraten, die ersten 5 Titel haben sich alle mehr als 10 Millionen Mal verkauft, weit mehr als 10 Millionen Mal, können wir auch noch feststellen, es gibt insgesamt 31 Millionen Seller auf dem Gameboy. Das ist unglaublich. 31 Spiele, die sich öfter als 1 Million Mal weltweit verkauft haben und dagegen stinkt eine ganz kleine Anzahl an Titeln ab, die nochmal veröffentlicht wurde und zu einem kleineren Preis veröffentlicht wurde. Das war? Du meinst die Game Boy Classics, die später rauskamen. Ja, also haben wir insgesamt 11 Spiele, die veröffentlicht wurden. Darunter unter anderem Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, Wario Land, Super Mario Land 3, das erste Mal, in dem unser kleiner Wario aufgetreten ist. Und später auch Klassiker wie Dr. Mario. Eigentlich ganz komisch, ne? Weil man sagt auch, beim GameCube war das zum Beispiel so, dass die Spiele, die sich öfter als 1 Million Mal verkauft haben, dann sofort zur Player's Choice wurden, oder? War das nicht so die Faustregel? Oder mussten die auch First Party sein und so? Gab es da noch andere Regeln? Also es gab eigentlich beim GameCube recht wenige im Vergleich zum Gameboy. Da hatte man öfter die Packung im Regal stehen, also im Vergleich zu den erschienenen Spielen. Ja. Und ja, die Faustregel ist ungefähr so berechenbar schon. Naja, 11 Spiele also in den Game Boy Classics und die Hüllen waren echt cool. Diese roten Hüllen, ich fand die immer super. Mario war da drauf mit so einem Hut wie der Monopoly-Mann, hat den Daumen hoch gemacht und ich wollte die immer haben, die Spiele, als ich noch ganz klein war. Naja, so war das. Das war die Zeit, wo sie auch aufgehört haben, die Plastikhüllen mitzuliefern. Früher hatten wir noch schöne Plastikhüllen, in denen man die Spiele reintun konnte. Und angefangen mit den Player's Choice haben sie damit auch aufgehört. Fies. Begründung, Umweltschutz. Echt? Ja. Das war die Begründung? Das war später unter anderem auch eine Begründung deswegen, ja. Verrückt. Aber ich glaube, das war einfach nur die PR-Begründung. Eigentlich waren es die Kosten. Möglich, ja. ja, eine Konsole misst man ja normalerweise daran, wie gut die Spiele im Durchschnitt bewertet werden. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei der Xbox, was weiß ich, so und so viel im Durchschnitt der Top 10 Spiele an Bewertungen. Und keine Ahnung, bei Wii haben wir so und so viel Prozent im Durchschnitt. Aber wie ist das beim Game Boy? Wurden die gut bewertet? Ja, das ist das Problem. Die wirkliche Wertungsstruktur fing erst später an. Also der Game Boy hatte noch nicht so die Pressereferenz, wie man es heute von der Videospielindustrie kennt. Und demnach gibt es auch weniger Tests und auch kein Spiel in der Top 20 der bestbewertesten Videospiele. Also da findet man gar nichts. Was mit unter anderem daran liegt, dass auch es wesentlich weniger Spiele gibt, die auch getestet wurden. Ja, so sieht's leider aus. Es gibt zwar diese ganzen tollen 90er-Jahre-Nintendo-Zeitschriften, zumindest in Deutschland kann ich mich noch an einige sehr, sehr gut erinnern. Ja, die Total waren zum Beispiel ein Klassiker. Oder das gute alte Club-Nintendo-Heft, was vor Objektivität nur strotzte. Aber dennoch lustig war. Also aber was sagen wir denn? Sind wir auch der Meinung, dass unter den Top 20 unserer besten Videospiele kein Gameboy-Titel dabei ist? Also ich muss jetzt ganz persönlich, um dir das vorwegzunehmen, sagen, dass ich das auch ziemlich berechtigt finde, dass nicht die Gameboy-Spiele unter den Top 20 der bestbewertetsten landen, außer vielleicht A Link to the Past, der Zelda-Teil. Aber ansonsten hat mich kein Gameboy-Teil so sehr gefesselt, dass ich nicht nach anderthalb Stunden, zwei Stunden den Gameboy ausgemacht habe, weil mir meine Augen getränt haben wegen der vier Farben. Aber bei A Link to the Past habe ich dann wirklich den Super Game Boy eingeschaltet und das in Farbe mir am Fernseher angetan und da auch wirklich 3-4 Stunden am Stück gespielt. Wie sieht das bei dir aus? Also ich muss sagen, es gibt auch wenig Spiele, die wirklich so intensiv waren, dass man sagt, okay, man spielt jetzt mehr als 50 Stunden. Darunter gehört vielleicht Pokémon, in der ich vielleicht die rote und blaue Edition noch ausführlich gespielt habe, später nochmal Gold angefangen habe, aber irgendwann wurde es einfach immer dasselbe. In Mario spielt man einfach an einem Nachmittag durch, aber persönlich, welche Spiele ich in meiner Top 20 vielleicht hätte, wäre auch Zelda und Mystic Quest wäre bei mir drin, was als Vorreiter der Seiken Densetsu-Reihe gilt, später auch bekannt als Secret of Mana oder die Secret of-Reihe. Okay, Kevin, ich würde sagen, vielen Dank für dein kurzes Gespräch als Software-Experte und ich würde jetzt gerne noch von Ivo und Max wissen, wie sieht das bei euch aus? Was sind eure Lieblings-Gameboy-Titel? Ja, ich kann mich da eigentlich Kevin auch noch anschließen. Mein Lieblingsspiel auf dem Gameboy, auf dem Classic Gameboy, war damals auch Mystic Quest, beziehungsweise Seiken Densetsu 1. Metroid 2, Return of Samus, fand ich auch ein unglaublich gutes Spiel, also allein auch für die Gameboy-Verhältnisse. Und es hat ja auch nicht ganz unwichtige Story-Elemente für Super Metroid. Also die Kenner werden jetzt genau wissen, was ich damit meine. Und an dritter Stelle ist, wie ich finde, Super Mario Land. Aber der erste Teil. Weil ich finde, wenn man so ein alten... Genau. Wer kennt die Melodie nicht? Ich hatte lange Handy-Klingelton drin. Aber wenn man Gameboy anmacht, diesen alten Brotkasten, ich finde, da gibt es nichts Besseres als Super Mario Land. Dann geht's los. Ja, meine drei Tops sind und gleich zwei Spiele, die ich damals im Bundle bekommen habe, als ich meinen Gameboy geschenkt bekommen habe auf Weihnachten oder nee, Geburtstag war es von meiner Oma. Es war halt in so einem weißen Plastikpacken drin, durchsichtig. Ja, okay, es ist nicht weiß, aber es ist durchsichtig. Gewesen, der graue Gameboy und Super Mario Land 2, 6 Golden Coins und Zelda Link's Awakening. Und als ich dann die Titelmelodie das erste Mal gehört habe, war ich sofort mega Zelda-Fan. Absolut. Das Spiel. Das Video am Anfang war auch wirklich gut, ne? Ja. Eigentlich hat man nur dieses Schiff gesehen und wie Link an so einem Seil gezogen hat. Und so Blitze. Da hat die Melodie sich langsam aufgebaut und da kam das Zelda-Thema. Ja, das war schon Gänsehaut auf diesen geilen Gameboy-Lautsprecher. Und ich spiel's heute noch alle halbe Jahr mal durch an einem Tag. Das ist das einzige Spiel, was ich noch habe, neben Pokémon Blau, was mein dritter Top ist. Das ist das einzige Spiel, was du noch hast? Achso, du meinst für den Gameboy an sich? Neben Pokémon Blau. Ich dachte jetzt so generell. Ja, für den Gameboy. Naja, okay. Ja, damit hätten wir den Gameboy jetzt sowohl Software- als auch Hardware-seitig komplett beleuchtet und auch durchleuchtet. Ich glaube, informierter über die Hardware sein. Ja, transparentes Gehäuse. Transparentes Gehäuse, informierter geht nicht. Und jetzt haben wir noch ein ganz wichtiges Anliegen, denn die Sendung in der nächsten Woche hat ein ganz besonderes Thema, ein ganz besinnliches Thema, weil in unserem Forum und auch in unserem Kommentarbereich es im Moment richtig zur Sache geht. Unsere Hörer, also ihr, und auch wir selbst diskutieren ganz, ganz rege darüber, ob Nintendos Zukunft vielleicht ohne uns gestaltet wird. Und deswegen lautet das Thema nächste Woche Nintendos Zukunft ohne uns. Und wir wissen, dass wir das schon ein paar Mal angerissen haben, dieses Thema, ob Nintendo im Moment zu sehr auf die Gelegenheitsspieler setzt, ob Nintendo im Moment vielleicht die Fans, die wirklichen Fans, die Nintendo unterstützt hat, nicht vergisst, aber zumindest ins Hintertreffen geraten lässt. Und wir möchten das wirklich so klärend, für unsere Community einmal klärend besprechen, einmal unsere Position vor allen Dingen darlegen, ganz ausführlich sagen, da, wie wir zu Nintendo stehen, aber vor allen Dingen auch euch zu Wort kommen lassen und einmal wirklich alle Argumente aufzeigen, die man zu dieser Meinung oder alle Meinungen aufzeigen, die man zu diesem Problem haben kann, um euch die Möglichkeit zu geben, demnächst in Foren vielleicht ein bisschen objektiver das zu sehen und vielleicht auch eure eigene Meinung ja, besser zu schärfen. Und vielleicht schon morgen eine PlayStation 3 kaufen, mit gutem Gewissen. Nein, das überhaupt nicht. Wir wollen euch weder dazu zwingen, eine andere Konsole zu kaufen, noch dazu Nintendo bis zum Tod die Treue zu schwören. Ganz im Gegenteil, Ivo und ich und auch Max, wir haben alle drei sehr eigene Meinungen, sehr unterschiedliche Meinungen, aber sind alle drei nicht so, dass wir sagen, Nintendo ist scheiße oder wir lieben Nintendo bis in den Tod. Aber ich glaube, nächste Woche werden wir das ganz ausführlich dann mal besprechen. Und ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, dass wir das jetzt noch einmal zur Sprache bringen. Weil in unserem Forum wirklich in jedem Thread, also in jedem Thema, was eröffnet wird, das irgendwie zur Sprache kommt. Und egal, welches Thema es eigentlich war, es schwingt immer wieder dahin um, dass Nintendo ja im Moment sowieso zu casual-mäßig ist und die Touch-Generation im Vordergrund steht und das alles doof ist. Sind doch alle doof, genau. Seien wir mal ganz ernsthaft. Genau, alle doof. Ernsthaft. Also sowohl wir als auch alle. Und dann machst du keine Wii. Okay, das ist unser Thema nächste Woche. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt noch zu den Tops und Flops. Ja, und auch diese Woche haben wir noch die Tops und Flops zum Ende. Meine persönlichen Tops und Flops in dieser Woche sind Yoda und Darth Vader in Soul Calibur sind sowohl mein Top als auch mein Flop. Also irgendwie finde ich die Idee witzig, dass Yoda auf der Xbox 360 und Darth Vader auf der PlayStation 3 als Kämpfer wählbar sind. Aber die passen sowas von überhaupt nicht in das Spielgeschehen rein, durch die Story und so weiter. Also ich fand das Spawn schon damals für die alte Xbox schon sehr, naja, weit hergeholt. Es gab ja damals für... Link war auch... Ja, aber Link hat ja noch da irgendwie zwischen Kämpfer gepasst, aber Spawn bei Soul Calibur 2 für die Xbox war schon... hätte nicht sein müssen. Die Grenze des Geschmacks war erreicht und jetzt haben wir sie überschritten. Genau, jetzt... Vor allen Dingen ist ja das Döfste, dass man nicht gegeneinander kämpfen kann mit den Charakteren. Ja, stimmt. Genau. Yoda müsste eigentlich gegen Darth Vader antreten können. Kann man auch online wahrscheinlich nicht, ne? Ist alles. Naja. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt in Soul Calibur 5? Wer könnte da kommen? Powerpuff Girls. Vercasualisierung aller Konsolen. Für jede Konsole ein Powerpuff Snake, Girl. Unglaublich. Ivo, was ist denn dein Top? Dann kommt Mario auf die PlayStation 3. Ja, unbedingt. Ivo, was ist dein Top denn? Ja, mein Top ist, Wedgie hat ja immer gesagt, you will say wow. Inzwischen spiele ich's auch. Seit 4 Wochen Level 50 bin ich heute geworden, noch vor dem Podcast. Es macht Spaß, ich hab mal wieder was zum Spielen. Und da kann man sich die Wartezeit auf Brawl irgendwann im August. Ja, ich rede es wieder schlecht, aber ich glaube einfach nicht mal Nintendo auf Job. Also, wow, da muss man jetzt zusagen, das World of Warcraft, ne, für alle, die das nicht wissen. Oder die vielleicht WoW sagen oder so. Naja, was ist dein Flop? Mein Flop? Weihnachten, kein Schnee. Oh, das ist verständlich. Ja, ich habe auch einen Top und einen Flop. Und zwar ist mein Flop, dass jetzt insgesamt noch 48 Stunden bis zur Apple Keynote sind und ich nicht so lange warten will. Fanboy. Ich will jetzt schon mein MacBook Air haben. Nee, und mein Top, das ist eigentlich das Wichtigste heute, ist, dass der Max so souverän heute hier aufgetreten ist und wir ihm nichts erklären mussten. Der hat das alles von alleine geschafft und ich bin echt glücklich, dass wir so einen coolen Moderator gefunden haben. Also Max, willkommen im Team. Auf die nächsten 141 Nintendo Casts mit dir. Sektkorken. Yay. Knallen jetzt nicht. Okay, wir hören uns nächste Woche wieder. Schickt uns jetzt Voicemails an unseren Skype-Account NintendoCast zu dem Thema Nintendos Zukunft ohne uns. 0238-544-3384. Ist die Hotline, genau. Könnt ihr auch anrufen, auf den Anrufbeantworter sprechen. Oder uns eine E-Mail mit einer MP3-Datei schicken, was am coolsten ist, weil die Qualität da am besten ist, an info@nintendocast.de. Dann erreicht ihr uns alle. Ihr könnt uns aber auch einzeln erreichen an ivo@nintendocast.de, magnus@nintendocast.de und Max hat auch vielleicht irgendwann ab Mittwoch oder so eine E-Mail-Adresse, wo ihr ihn erreichen könnt. Aber meine Privat-E-Mail-Adresse ist... deine Telefonnummer und deine E-Mail. So viele weibliche Hörer haben wir nicht, dass du die jetzt hier. Die finden deine, Telefonadresse, deine Telefonnummer auch so raus. Oh. Okay, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.